Was Gott tut, das ist wohlgetan. Was Gott tut, was Gott tut, was Gott tut, das ist wohlgetan. Er ist mein Licht, mein Leben. Er ist mein Licht, mein Leben. Er ist mein Licht, mein Leben. Er ist mein Leben. Er ist mein Licht, mein Leben. Der mir nichts Böses gönnen kann. Ich will mich ihm ergeben. Ich will mich ihm ergeben. Ich will mich ihm ergeben. Ich will mich ihm ergeben. Ich will mich übergeben. In Freud und Leid, ich will mich übergeben. In Freud und Leid. Es kommt die Zeit, es kommt die Zeit, es kommt die Zeit, da öffentlich erscheinet die treulich, wie treulich er es meinet. Es kommt die Zeit, da öffentlich erscheint, wie treulich er es meinet, wie treulich er es meinet.